Das Lied mit den Pistolenschüssen. Diesen Rat will ich dir geben, wenn du mit Revolvern spielst und danach dir selber zielst, kannst du was von mir erleben. Weißt wohl wieder mal geläufig, was die Professoren lehren, dass die Guten selten wären und die Schweinehunde häufig. Schieß in die Luft, anstatt zu weinen. Schieß in den Himmel, dann triffst du keinen. Ist die Weise wieder dran, dass es Arme gibt und Reiche? Mensch, ich böte deine Leiche noch im Sarge Prügel an. Lass doch deine Neuigkeiten, lass doch diesen alten Mist. Dass die Welt zum Schießen ist, wird kein Konfirmand bestreiten. Schieß in die Luft, anstatt zu weinen. Schieß in den Himmel, dann triffst du keinen. War dein Plan nicht irgendwie, alle Menschen gut zu machen? Morgen wirst du drüber lachen, aber bessern kann man sie. Ja, die Bösen und Beschränkten sind die Meisten und die Stärkern. Aber spiel nicht den Gekränkten, bleib am Leben, sie zu ärgern. Trage die Kugeln durch den Lauf, aber ziel nach dem Himmel hinauf.